Velo Home bei der Bayern-Rundfahrt. Gleich geht's zur ersten Etappe. Ich habe mich am Start eingefunden und versuche jetzt gleich ein paar Stimmen einzufangen. Heute geht's ganz schön knackig zur Sache. 220 Kilometer, das ist nicht ohne. Gleich zur ersten Etappe, die längste Etappe. Ich werde mal schauen, was die Fahrer von dieser Etappe erwarten. Silvio Herklotz, letztes Jahr 18. bei der Winkelmus Alm, dieses Jahr keine Bergankunft dabei. Was geht dieses Jahr in der Gesamtwertung? Muss ich mich selbst überraschen lassen. Also mal sehen, die Etappen sind auch anspruchsvoll dieses Jahr. Keine Bergankunft, das stimmt. Ich werde sehen, was ich machen kann, was wir als Team machen können. Ob es am Ende zum Massensprint kommt oder ob sich zerlegt. Am Ende, denke ich, werden die Fahrer das Rennen machen. Und das kann man jetzt noch gar nicht einschätzen. Heute sehr, sehr lange Etappe, 220 Kilometer gleich zu Beginn. Ist das eine Distanz, die ihr jetzt als Team schon drauf habt? Ihr seid alles noch sehr, sehr junge Fahrer. Traut ihr euch das zu? Ja, das ein oder andere Mal bin ich schon mal auch über 200 Kilometer Radrennen gefahren. Das ist natürlich nicht alltäglich, aber ich denke, wir können uns das schon zutrauen auf jeden Fall. Und falls es heute dann zum Sprint kommt, dann alles auf die Karte Manuel Porzner oder ist da noch ein anderer Fahrer da? Genau, Manu ist gar nicht mit dabei. Da haben wir jetzt Jonas Tenbrock, der da unser schnellster Mann eigentlich ist. Und ja, wenn der noch mit dabei ist und noch frisch ist, dann setzen wir natürlich auf ihn. Dann Ziel Top 10 quasi, falls es zum Sprint kommt. Und dann viel, viel Glück für die Rundfahrt. Dankeschön. Danke. Andreas Schillinger, Lokalmatador hier in Regensburg. Juckt's da ganz besonders in den Beinen? Ja, natürlich. Also ich habe ja gestern schon gesagt, ich bin wirklich motiviert hier zu starten und freue mich riesig auf den heutigen Tag. Ihr habt jetzt einen Sprinter mit dabei, mit dem Sam Bennett. Ihr habt einen dabei, der sich auf die Tour vorbereitet, Dominik Nerz, oder wahrscheinlich einige, die sich vorbereiten. Jan Bartan, Top-Zeitfahrer. Ist da der Platz, da heute auch mal in die Gruppe zu gehen, oder müssen diese eigenen Ambitionen da zurückstehen? Ja, Radsport ist ein Teamsport und wir haben natürlich heute jetzt gerade eine Taktik ausgemacht und die werden wir verfolgen. Genaueres lasse ich mal jetzt außen vor, damit es ein bisschen geheim bleibt, aber ja, es ist schwer. Auf jeden Fall seid ihr für alle Varianten gerüstet. Ich denke mal, Sprint, Sam Bennett, ganz klar mit vorne zu erwarten. Ansonsten Jan Bartha fürs Gesamtklassement, wahrscheinlich ein bärenstarker Zeitfahrer, hat er letztes Jahr gezeigt. Dann wünschen wir dir viel Glück. Vielleicht klappt es ja heute mit einem Ausreißerversuch. Ja, hoffen wir, schauen wir mal. Viel Glück, danke. Okay. Thiago Machado, one of the pre-race favorites today. The longest stage, 220 kilometers. What are you waiting of this stage? I think today is not a really hard stage. I think we have a hardest in the front of us, but it's a long day and it's the first day, and we need to see how the body is going to react after after the training. Alexander Christoph is not here, but another sprinter is here, Rüdiger Selig. Do you think he has a chance of fight for the victory today? I hope so. We are with Rudy. And we're gonna do the best for it, for he arrived in the best condition in the last K, and he's our man for us today. And there is some kind of choker in your team. Rüdiger told to me yesterday, Warganov is in good shape. Is this true? Yeah, it's true because he's one of the guys in the list to the Giro, but he's out of the Giro because they decide for other riders. The cycling is like that, and yeah, he's in good shape and. We need to see. Okay. We wish you good luck. Thank you. Luis Mentjens, you showed a very super performance at Liège-Bastogne-Liège. There is no uphill finish in this Bayern-Rundfahrt. Do you think you can show your skills? Yeah, I don't know if I can show it with my own results, but yeah, definitely here to help the team and yeah, just to give my best. It's Stephen Cummings in your team. He's some kind of pre-race favorite together with some other riders. Are you thinking you can be in some kind of choker role? Yeah, maybe I can represent the team in the breakaways or yeah, just to support them. So yeah. What are you expecting of today's stage? It's the longest stage you showed in Liège-Bastogne. You can do it. This distance is very, very good. Do you think it will be very selective today? Yeah, it's a very long day, but luckily a very beautiful day. And yeah, I think it's a race a bit longer than most of the teams here are used to. So yeah, splits in the final can happen. Okay, we wish you all the best. Thank you. Alex Dowsett, congrats for your world record. In this year's Bayern-Rundfahrt, there's no uphill finish, but there's a time trial. Are you expecting to win this race? I think as far as races go, it's one that really suits me. Obviously, I'm good for 1 hour at the moment. 5 days is a little different, so just have to see day by day how I'm feeling. But yeah, for sure, I think it could be good here for me. Today's stage, the longest stage, 220 kilometers. What are you expecting today? Are there possible breaks coming to the finish? Who is your sprinter? Is Sanz the man to watch if it comes down to a sprint? Yeah, obviously we've got Enrique Sanz, who's quick in the finish. Just going to try and make sure if there is anything big that goes that we're well represented in it, basically. We've got myself and Yasha. I think we'll be trying for the general classement. So, yeah, we've got a good plan and we've got a good team, so there's no good reason why we can't keep things a bit under control. You know, we're expecting Giant to want a bunch finish with John Degenkolb here as well. Then we wish you good luck. Bye. Jochen Hahn, sportlicher Leiter vom Team Stölting. Sie sind mit einer sehr, sehr jungen Truppe unterwegs. Heute 220 Kilometer. Kurz gefragt, packen Ihre Jungs auch diese Distanz? Ja, das ist das kleinste Problem. Die Distanz ist nicht das Gefährliche. Wir haben eher ein bisschen Sorgen, wenn die Geschwindigkeit wirklich mal über die Berge richtig hochgeht. Da könnte es für den einen oder anderen eng werden, aber 220 Kilometer ist jetzt eigentlich nicht so dramatisch. Silvio Herklotz kennt ein bisschen die Situation. Er war letztes Jahr dabei, war auf dem Winkelmoosalp schon unter den Besten quasi dabei. Was erwarten Sie dieses Jahr? Die letzten Ergebnisse waren ja vielversprechend. Ja, er ist wirklich sehr gut drauf und jetzt sind wir mal gespannt, wie es ist, wenn er sich jetzt mit Weltklasse-Profis misst. Da sind wir einfach mal völlig gespannt. Also denke, da ist eine Menge drin, aber er muss natürlich auch noch viel lernen. Also insofern wollen wir den Hammer da auch nicht zu hochhängen. Was erwarten Sie von der heutigen Etappe? Ausreißergruppe, Sprint, also Giant Alpecin, die stehen jetzt hier nebendran, die werden großes Interesse am Sprint haben. Ja, die sind nur zu sechs am Start, habe ich gerade gesehen. Das ist natürlich sicherlich nicht unbedingt perfekt. Also ich würde mich nicht zu sehr drauf verlassen. Jetzt vielleicht noch eine Frage für die Zukunft. Viele Fans haben gehofft, dass wir dieses Jahr Team Stölting schon eine Liga höher sehen. Gibt es da Chancen für die Zukunft oder ist das jetzt erstmal ad acta gelegt, dieser Plan? Ja, da wurde etwas zu viel rumgetrompetet und am Ende ist nichts gewesen. Deshalb will ich mich da auch völlig bedeckt halten zu irgendwelchen Aussichten. Dann wünschen wir Ihnen aber weiterhin viel Glück, dass das klappt. Dankeschön. Danke. Ralf Denk vom Team Bora Argon 18. Was erwarten Sie von der heutigen Etappe? Ja, ich denke, dass das mit über 200 Kilometer sehr schwere Etappe werden wird. Wir haben mit Sam Bennett eine gute Option für einen Sprint. Sonst werden wir versuchen, die Ausreißergruppen zu bestücken. Also wir haben sind für alle Situationen gewappnet. Sie haben einen sehr starken Zeitfahrer im Team, im Jan Bartha. Ist da vielleicht sogar das Ziel, den Richtung Gesamtsieg ein Stück weit zu tragen? Immer das Ziel. Er war ja vor 2 Jahren schon mal auf dem Podium mit dem 3. Platz. Und wenn er die nächsten Tage keine Zeit verliert, ist das ein Kandidat fürs Podium, denke ich, auch dieses Jahr. Wie weit sehen Sie Dominik Nerz, was den Formaufbau Richtung Tour de France betrifft? Ich denke, dass wir hier im Plan sind, dass wir hier einen Dominik sehen, der wohl schon in einer guten Form ist, noch nicht in der besten Verfassung. Aber ich denke, dass das alles seinen Weg geht und ich bin das ziemlich optimistisch. Wie geht dann der weitere Rennplan bei ihm voran? Also welche Rennen wird er voraussichtlich als nächstes noch bestreiten als Vorbereitung? Nach der Bayern-Rundfahrt ist ein Höhentrainingslager geplant und von dort ist dann direkt die Anreise zur Dauphiné-Rundfahrt und dann geht es eh schon über die nationalen Meisterschaften zur Tour de France. Okay, danke für Ihre Zeit. Und bevor es jetzt hier gleich richtig losgeht, habe ich mich jetzt nochmal unter die Fans gemischt, um einfach mal zu fragen, was die hier erwarten, wieso sie hier sind. Und da hat sich ein netter Herr bereit erklärt. Hallo, was treibt Sie hier hin an diesem schönen Morgen? Als Regensburger bin ich natürlich stolz und da freue ich mich sehr, dass der Start der Bayern-Rundfahrt hier am Domplatz ist. Ich bin ein Stadtführer und freue mich natürlich ganz besonders. Und die Stadt ist so schön und ich hoffe, dass die Bayern-Rundfahrt einen schönen Erfolg hat. Dankeschön. Und ich glaube, das ist dann in der Zukunft dann auch ein schönes Ereignis, auf das man auch als Stadtführer dann nochmal eingehen kann, oder? Ja, sicher. Jetzt geht's gleich los. Jetzt müssen wir, glaube ich, zuschauen. Aber es ist bestimmt eine tolle Sache. Und es wird eine tolle Etappe. Dankeschön. Und jetzt geht's auch los. Gleich fällt der Startschuss. Also wie man hört, die Stimmung ist gut. Ich hoffe, das wird so bleiben. So, So, die Fahrradfahrer sind jetzt auch durch. Ich begebe mich jetzt zum Tennisberg. Das ist ein ganz, ganz giftiger Anstieg und bin gespannt, wer da dann als erstes über die Kuppe geht. Bis später. Mittlerweile am Tennisberg angekommen. Ich habe mir das Ganze jetzt nur zu Fuß angetan, aber es kommen immer wieder eifrige Radler vorbei, die das Ganze dann auch mit dem Rad bewältigen. Zwei davon habe ich jetzt hier versammelt. Wie lief es denn bei euch? Also ich schaue mal, die Steigung ist relativ knackig. Also wenn man hochfahren muss und das nach den Kilometern, die sie schon haben, ich schätze mal, also das wird spannend hier oben. Ja, man sollte überlegen, mit welchem Gang ich da durchfahren will, weil zwischendrin schalten, glaube ich, das geht nicht mehr. Als Information, mit welchen Gängen seid ihr da jetzt hochgefahren? Also bei mir war es ungefähr 34,16, aber da muss ich schon ganz schön drücken. Ja, das war so 34,26. Wie lange habt ihr da etwa gebraucht? Ich sag mal, unten von der Bäckerei, wo man reinfährt, bis hoch, ja, eine gute anderthalb Minute fährst du schon. Ja. Ja. Also da kann man vielleicht bei den Profis dann erwarten, dass die das Ding vielleicht sogar in einer Minute dann etwa durchdrücken. Zur Erklärung, es geht unten sanft los, dann geht es einen richtig steilen Stich hoch, teilweise über Kopfsteinpflaster und nach einer Linkskurve geht es dann ins Ziel rein. Habt ihr einen Favoriten? Wen erwartet ihr zuerst hier oben bei der Bergwertung? Nee, kann ich echt nicht sagen. Einfach. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Man kann dazu sagen, es ist jetzt wohl aktuell eine sechsköpfige Spitzengruppe vorne. Jonas Koch aus dem Team Radnet Rose ist mit dabei und auch Luis Männchens, dieses Jahr ganz stark bei Lüttich Bastogne Lüttich. Wir hatten ihn vorhin im Interview dabei und ich denke, wir sind gespannt, wer hier oben als erster dann ankommt. Ja, die Werbekarawane ist schon hier jetzt vor Ort und verteilt eifrig Geschenke an die Kinder. Und ein Kind, das jetzt auch schon was bekommen hat, nämlich ein Trikot, das ist der Simon. Simon, wie gefällt dir denn die Bayern-Runde? Ja sagen, weil das hören sonst die Leute nicht. Ja. Ja. Ist es denn dein erstes Mal bei der Bayern-Rundfahrt? Ja. Ja, sonst ist jetzt niemand. Ja. Und willst du dann nächstes Jahr wiederkommen, wenn es hier ganz tolle Geschenke gibt? Ja. Das ist doch toll. Und auch ein Dank an die Eltern, die ihre Kinder zu so einem tollen Event führen. Gab es da jetzt einen besonderen Anlass oder einfach mal das Event mitnehmen? Also wir sind ja gerade im Urlaub in der Nähe und deswegen, und mein Mann ist Radfan und deswegen haben wir uns das Gleiche ausgesucht und wollten mal hier zuschauen. Ich glaube, es ist auch ein guter Punkt. Bergwertung, da brauchen die Fahrer so am längsten drüber. Habt ihr denn jetzt so einen Favoriten oder über wen freut ihr euch am meisten, die mal zu sehen? Ja, natürlich John Degenkolb zu sehen. Da sind sie wenigstens richtig langsam, da kann man auch nicht was sehen, aber allgemein das Feld zu sehen und den Kindern das mal zu zeigen. Deswegen sind wir hier. Finde ich eine tolle Sache. Dankeschön euch. Ja, bei der Bayern-Rundfahrt, da gibt es viele helfende Hände und eine Hand, die da ganz tatkräftig hilft, das ist der Marcel. Der macht die Durchsagen an den Bergwertungen und stellt auch die Fahrer im Start- und Zielbereich den Fans vor. Nicht jeder Fahrer ist da so bekannt. Wie lange machen Sie das jetzt schon? Wie lange bist du jetzt da schon dabei? Macht's Spaß und was ist deine Motivation? Ich bin im sechsten Jahr jetzt bei der Bayern-Rundfahrt dabei, interessiere mich schon lange für den Radsport, bin beruflich als Moderator und als Kommentator unterwegs und freue mich jetzt auch im Radsport dabei sein zu dürfen, habe die Deutschlandtour moderiert und jetzt seit 6 Jahren auch bei der Bayern-Rundfahrt an Start und Ziel und auch bei den Wertungen zwischendurch. Das ist immer ein ganz besonderes Erlebnis, weil die Stimmung einfach immer großartig ist an der Strecke, erst recht bei so einem Wetter wie heute hier in Tennisberg. Okay, das heißt jetzt Start, Ziel, dann auch bei den Wertungen, also ist ein stressiger Job, oder? Man muss sich halt gut organisieren, damit man dann rechtzeitig an den entsprechenden Plätzen ist. Aber das groovt sich alles ein mit der Routine, geht dann auch der Stress weg und man ist immer besser organisiert. Das passt schon. Bei der Bayern-Rundfahrt sind jetzt viele auch jüngere Fahrer am Start, die man vielleicht jetzt nicht vom Sehen her kennt. Wie läuft da so eine Vorbereitung auf so eine Berichterstattung da ab? Ja, man kann sich im Internet ganz gut über die Ergebnisse dann informieren, hat aber auch anhand der Startnummern, auch über unseren Live-Ticker, immer einen ganz guten Überblick, wie die Situation dann im Rennen ist und kann dann auch während des Rennens natürlich nochmal reagieren, um dann möglicherweise die ein oder andere Information dann zu einem Fahrer zu finden. Kann nach den Etappen natürlich auch nochmal sprechen mit den sportlichen Leitern, um die ein oder andere Geschichte zu erfahren. Also da sind wir schon relativ nah dran. Früher Deutschland-Tour. Gibt es die Möglichkeit, dass es so eine Deutschland-Tour auf absehbare Zeit mal wieder gibt? Wie ist da Ihre Einschätzung? Relativ schwierig vorherzusehen. Ich meine, Radsportboom ist sicherlich wieder da, auch durch John Degenkolb, zwei Erfolge, Mailand Sanremo und Paris-Roubaix, die jetzt nochmal großes öffentliches Interesse ausgelöst haben. Würde mich jedenfalls sehr freuen, aber es hängt natürlich auch viel mit wirtschaftlichen Dingen zusammen, die dann zusammenpassen. Okay, danke schön. Die Fahrer, die kommen jetzt in etwa 15 Minuten, da will ich jetzt nicht weiter stören. Danke für die Zeit. Gerne. Die Fahrer erreichen jetzt den Berg. Ich habe mich an der steilsten Stelle postiert. 6 Fahrer kommen auf uns zu, mit dabei. Luis Mentjens vorne noch im Interview. Jetzt hat er wirklich seine Versprechung, möchte ich was sagen, wahrgemacht. Er ist vorne mit dabei, gibt auch kräftig Gas, gerade an der Spitze der Katjuscha-Fahrer. Das müsste Warga noch sein, der Kolumbianer gibt alles. Mentjens noch mit vorne dabei, es geht in die Linkskurve. Die Stimmung ist prächtig. Es sieht so aus, als würde die Bergwertung zwischen dem Kolumbianer und dem Katjuscha-Fahrer entschieden. Das Ergebnis wird selbstverständlich nachgereicht. Die Spitzengruppe ist jetzt gerade durch. Jetzt vergehen wohl noch ein paar Minuten, bis das Hauptfeld kommt. Ich frage jetzt einfach mal einen Fan, der an der Strecke steht. Denken Sie, dass die Fahrer durchkommen? Ja, das glaube ich nicht. Das ist alles abgestimmt bis wieder auf den letzten, weiß ich was, 5-6 Kilometer und da werden die gestellt. Also da werden sich bestimmt noch mal ein paar Gruppen versuchen reinzuspringen und das Feld wird aufholen. Ich gehe mal davon aus, es wird eine Sprintankunft. Also noch 140 Kilometer kann man natürlich noch relativ viel reparieren. Der letzte Vorsprung, der gemeldet war, waren etwa so 5 Minuten. Favorit für heute? Ich habe nicht verstanden. Favorit für die heutige Etappe? Oh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, hat jeder Sprinter hat eine Chance. Der da okay, also Degenkolb mit Sicherheit auch mit Chance. Degenkolb auf jeden Fall, ne? Dankeschön. Bitte. Das Hauptfeld macht sich jetzt auf den Weg zur Bergwertung. Also man sieht da schon deutlich den Geschwindigkeitsunterschied. Ganz vorne an der Spitze zeigt sich, wie vielleicht nicht anders zu erwarten, das Team Giant Alpecin. Die haben den größten Favoriten für die heutige Etappe mit John Degenkolb mit am Start. Aber sie bekommen da auch ein Stück weit Hilfe. Bora Argon 18 zeigt sich da an zweiter Position. Ich denke, sie werden sich da ein Stück weit die Führungsarbeit teilen. Cannondale noch relativ weit vorne im Feld. Aber noch alles gemütlich, da ist die Spitzengruppe doch mit einem deutlich höheren Tempo hier vorbeigefahren. Also da wird auf jeden Fall nachher noch ein Zahn zugelegt. Fröhlinger führt gerade das Feld an. Fabian Wegmann an Position 20, Jascha Sütterli in Position 30. Sieht alles noch sehr flüssig aus, alles noch sehr, sehr gut. Silvio Herklotz fährt gerade vorbei, mitten im Feld. Sieht so aus, als hätte da aktuell bei dem Tempo noch keiner Probleme. Es sind jetzt auch erst 80 Kilometer gefahren. Alles noch im grünen Bereich. So, mittlerweile im Ziel in Waldsassen und man kann sich so ein Radrennen ohne Sie gar nicht vorstellen. Die Polizei, die sichert die Strecke ab. Ich habe jetzt einen Polizisten, sogar den Einsatzleiter neben mir stehen. Können Sie mal kurz Ihre Aufgaben schildern oder die Aufgaben der Polizei während so einer Etappe? Ja, es ist natürlich immer wieder herausfordernd, gerade bei einer so einer langen Distanz, jetzt gut 220 Kilometer, dass wir da die Strecke für den Renntross frei bekommen. Und da braucht man natürlich eine Vielzahl an Streckenposten, die wir in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und Unterstützung auch von der Bereitschaftspolizei mit den örtlichen Dienststellen jetzt stellen, rechtzeitig die entsprechenden Einmündungen, Straßenkreuzungen absichern, damit eben sich kein Verkehrsteilnehmer mehr auf der Strecke befindet und es zu einer Gefährdungssituation kommt. Zusätzlich zu den stationären Posten haben wir natürlich ein mobiles Begleitkommando mit dabei. Es sind 20 Gräder, erfahrene Kollegen, die mobil, um einfach die Einfahrten, die noch abzusichern sind, Garagenausfahrten etc., Hofausfahrten, dass wir da wirklich auf der sicheren Seite sind und das Rennfeld gut ins Ziel mit reinbringen. Wir sind jetzt auf der Strecke her. Ich bin an sehr, sehr vielen Polizeiautos vorbeigekommen. Man kam sich teilweise eskortiert vor. Wie viele Beamte sind denn da jetzt heute im Einsatz? Oder aus welchem Gebiet werden die Kräfte dann herangezogen? Ist das dann quasi nur um das Ziel, um den Zielort herum oder ist das dann wirklich überregional? Das ist überregional. Wir haben heute früh in Regensburg den Start gehabt und von dort beginnend, die 220 Kilometer waren komplett abgedeckt, eben mit stationären Posten, die ja relativ kurz eigentlich dort stehen müssen. Wir versuchen ja, die Sperrzeiten auch möglichst gering zu halten, damit die Behinderungen für die restlichen Verkehrsteilnehmer möglichst gering sind. Aber kostet natürlich eine enorme Anzahl an Kräften, aber in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, wo wir einen großen Dank dafür mit aussprechen müssen und mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei konnte man das, glaube ich, sehr gut lösen. Ist das jetzt ein Job, den man gerne macht und dann auch mal eine schöne Abwechslung oder ist das dann eher etwas, was vielleicht eher unangenehm ist? Ich weiß es nicht. Doch, ich denke, es ist ein erfreulicher Job, muss man sagen. Es ist ein bisschen eine Abwechslung. Die Bayern-Rundfahrt ist ja doch ein sehr hochklassiges Rennen, das hat man nicht jeden Tag und von dem her ist es schon ein Erlebnis. Also dann kann ich ihm im Namen aller Radsportfans nur danken, denn ohne sie wäre so eine Veranstaltung gar nicht möglich. Dankeschön. Dankeschön, ebenfalls. Erste Zieldurchfahrt, erste von drei, also die dritte ist dann gleichzeitig das Ziel. Mittlerweile sind es jetzt nur noch 3 an der Spitze. Kurz vor der letzten Bergwertung hatten sich da einige Fahrer abgesetzt. Vorne noch Louis Mentjens. Ich meine, ein Katjuscha-Fahrer noch vorne mit dabei und der Kolumbianer, der vorhin als Ergänzung den Bergsprint gewonnen hat. Morgen sehr wahrscheinlich im Trikot des Bergbesten unterwegs. Auch bei der Bayern-Rundfahrt hat die Technik Einzug gehalten. Es gibt da nicht nur Hubschrauber im Zielbereich, es gibt da jetzt sogar Drohnen, die da für die Bilder da im Zielbereich zuständig sind. So, die Fahrer kommen jetzt das erste Mal durchs Ziel. Die Fahrer in der Spitzengruppe aktuell Louis Mentjens, Eduard Worganow und Andres Torres. Sieht noch sehr, sehr gut aus. Also alle 3 beteiligen sich an der Führungsarbeit. Allerdings darf man gespannt sein, ob das dann wirklich reicht. Das sind noch 40 Kilometer. Der Vorsprung ist nicht allzu groß. Jetzt stoppen wir mal die Zeit, bis dann das Hauptfeld tatsächlich hier vorbeikommt. Hauptfeld jetzt angeführt von Cofidis, 40 Kilometer vom Ziel. Der Rückstand beträgt etwa 2 Minuten. Das sieht nicht gut aus für die Ausreißer. Cofidis führt das Feld an, Bora mit dabei, Chayan Shimano mit dabei. Noch überraschend viele Stölting-Fahrer, so vielleicht auch nicht zu vermuten. Feld ist generell noch sehr groß, sehr, sehr schnell. Läuft alles auf einen Zielsprint hinaus. Hi, jetzt stehe ich neben dem Julian-Teammanager vom Team Stuttgart. Die erste Zieldurchfahrt war gerade. Sind noch Fahrer von euch dabei? Auf wen setzt ihr heute? Also erstmal hatten wir seit Beginn einen Fahrer in der Spitzengruppe, die jetzt vor 10 Minuten wieder eingeholt worden sind. Und sind es noch alle Fahrer von unserem Team im Feld vertreten. Und wir setzen natürlich dann auch am Schluss auf einen Schlusssprint dann. Der stärkste Sprinter in Ihrem Team ist welcher? Also wir setzen die Karte auf Max Walsleben heute. Da ist dann das Ziel so, Top 10 ist das im Bereich des Machbaren mit ein bisschen Glück oder hängen da die Trauben oder die Kirschen zu hoch? Gut, ich sag mal, für ein kleines, junges Team ist es immer schön, eine Top-10-Platzierung. Natürlich gegen die starke Konkurrenz wird es sehr schwer, aber dadurch, dass es kein reiner Sprint ist, sondern eine ansteigende Siegerrate, ist alles möglich. Genau, schönes Zeichen, dass hier kleine deutsche Teams auch die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Ich nehme an, das ist dann auch der absolute Saisonhöhepunkt. Nimmt man sich da was Besonderes vor? Also heute in der Spitzengruppe, ich denke mal, da schon mal das Ziel erfüllt vom Fahrer, der es nach vorne geschafft hat. Ja, ich denke, heute haben wir schon mal sehr gut verkauft. Für die nächsten Tage haben wir auch noch sehr viel vorgenommen. Und klar, für ein deutsches Team ist auch die Bayern-Rundfahrt ein Saisonhöhepunkt. Für ein kleines Team oder generell für ein deutsches Team. Dann wünsche ich viel Glück dabei. Danke. Vielen Dank. So, jetzt nur noch eine Runde zu fahren. Das Trio ist jetzt zu einem Duett zusammengeschrumpft. An der Spitze jetzt noch Worganow und Torres. Sie haben maximal jetzt vielleicht noch so eine Minute Vorsprung. Mentjens ist ins Hauptfeld zurückgefallen. Das ist sehr, sehr bitter fürs Team MTN, zumal ihr Kapitän Stephen Cummings jetzt mittlerweile ausgeschieden ist. Die Uhr tickt. Bald sind die Fahrer schon in Sichtweite. Da kommen schon die ersten Verfolger und wir sehen ganz vorne Fabian Wegmann mit einem Versuch. Ein junger Fahrer aus dem Team Radnet-Rose versucht sich ranzuhängen. Hinten Columbia setzt nach. Also es wird jetzt doch ein bisschen ein größeres Durcheinander, ist es noch ein relativ großes Feld, also man darf bezweifeln, dass jetzt wirklich der Versuch von Fabian Wegmann so große Erfolgsaussichten hat, aber er zeigt sich und Topsprinter haben sie nicht in ihren Reihen. Neben mir steht Velo-Home-Hörer Heiko, der sich die Etappe anschaut. Heiko, was treibt dich her? Hallo, ich wohne hier in der Nähe und da ist es natürlich ja eine in Anführungszeichen Pflichtveranstaltung, hier vorbeizukommen und ja, uns das Ganze anzusehen. Warst du jetzt schon öfters bei der Bayern-Rundfahrt? Ja, in der Vergangenheit hat die Rundfahrt ja immer den Bogen um den nördlichen Teil Bayerns gemacht. Aber das letzte Mal, wie die Rundfahrt hier in der Gegend war, 2004 mit Etappen, mit Rundfahrtstart in Selb, da war ich natürlich dann auch dabei. Ist schon ein bisschen her, aber ja. Also da sind nur noch ganz, ganz wenige Fahrer wahrscheinlich von damals dabei. Ich nehme mal an, so ein Fabian Wegmann, der sich gerade in Aktion gezeigt hat, das war wahrscheinlich einer der wenigen, die vielleicht damals da waren, wenn er da nicht sogar beim Giro gefahren ist und da die Bergwertung gewonnen hat. Das könnte 2004 gewesen sein. Gab es jetzt Fahrer, die dich besonders gereizt haben, die dich jetzt nochmal extra hergezogen haben? Ja, also ich finde den Nasser Burhani recht interessant. Es sind natürlich Leute, die man selten sieht. Natürlich klar, der John Degenkolb momentan, den will man sich auch mal angucken. Linus Gerdemann, interessant, ob er wieder zu alter Stärke zurückfindet. Ja, finde ich ganz interessant, als Kapitän heute auch unterwegs. Und ja. Wer sind jetzt so deine Tipps für ein mögliches Sprintfinale später? Ganz klar Burhani. Ja, es sieht so aus, dass Cofidis das Loch jetzt gerade zufährt. Und ja, es wird wahrscheinlich auf dem Sprint rauslaufen und dann der Nasser Burhani, denke ich, wird es machen. Dann halte ich mal mit einem Tipp John Degenkolb dagegen. Dann werden wir später mal sehen, wer da das glücklichere Händchen gehabt hat. Dankeschön. Okay, danke auch. So, in einem ganz, ganz spannenden Finale, in dem es in den letzten Runden wirklich noch etliche Ausreißerversuche gab, hat sich dann doch wieder erwarten weder Nasser Bohani durchgesetzt und auch nicht der John Degenkolb. Am Ende hatte das glücklichste Näschen dann wirklich der Sam Bennett vom Team Bora Argon. Das Team hat die ganze Etappe gut für ihn gearbeitet. Gehen wir gleich über zur Siegerehrung. Ich habe da die Möglichkeit genutzt, Sam Bennett zu interviewen. Unter anderem habe ich dann auch noch einen anderen Fahrer interviewt, einen Deutschen, der jetzt heute sogar zwei Wertungstrikots sich sichern konnte. Und da hat der sportliche Leiter das Ganze gestern sogar schon angedeutet. Also wer gestern zugehört hat, der weiß heute schon, wer das sein könnte. Sam Bennett, you won today, you won last year in Nuremberg. What is your aim for tomorrow? Will you make it 3 in a row? I don't know. I hope so. No, I'll just take every day as it comes, and I'll try to get the best result as possible. Today, I think I had a bit of luck on my side. I would have never wanted to gone that early, only for I had no option, and I just went for it at that moment in time, and I just held off for the win. So hopefully, have a bit more luck in the coming days and get another win or two. Your team is here with a very strong squad. You have Dominic Nerz, Jan Bartha, perhaps for the overall classification, you for the sprint. Yeah. Do you think this time you will part of the team in the Tour? Yeah, I hope so. That's the plan at the moment, that I ride the Tour. But I just want to say thanks to the guys for doing such a great job today. They really rode a great race and set me up fantastic in the final. Okay, thanks. Okay, thanks. Jonas Koch, als ich gestern Ihren Team oder sportlichen Leiter gefragt habe, Ralf Krapsch, hat er gemeint, das Ziel für die Rundfahrt wäre ein Trikot übernehmen, vielleicht sogar bis Nürnberg. Und als es darum ging, wer könnte das denn schaffen, dann hat er Ihren Namen genannt. Ich sag mal so, Auftrag erfüllt. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dass es so rund lief, war natürlich top und ich bin überglücklich. Vor allem, dass es jetzt sogar zwei Trikots geworden sind, das ist einfach der Wahnsinn. Sprint-Trikot und Nachwuchsfahrer-Trikot. Bei welchem von den beiden Trikots trauen Sie sich denn am ehesten zu, das bis nach Nürnberg dann zu bringen? Ja, also ich denke, das Sprint-Trikot ist realistischer, weil das lange Zeitfahren liegt mir nicht unbedingt. Und da werden wir uns jetzt voll drauf konzentrieren. Also werden wir Sie weiterhin aktiv auf den Etappen sehen? Liegen ja einige Sprintpunkte auf dem Weg? Ja, auf jeden Fall. Wir werden weiter angreifen und das Ziel ist natürlich jetzt, das Trikot bis nach Nürnberg zu fahren. Dafür wünschen wir Ihnen ganz viel Glück. Dankeschön. Vielen Dank. Und damit geht diese spannende Etappe dann auch schon wieder zu Ende. Morgen steht eine weitere ganz schwere Etappe auf dem Programm. Dabei geht es ins Fichtelgebirge hoch und runter. Man darf gespannt sein, ob Jonas Koch das Sprint- und Nachwuchstrikot verteidigen kann. Wir drücken ihm auf jeden Fall alle Daumen. Vielleicht gibt es ja morgen wieder einen Sprint. Die letzten 500 Meter geht es bergan. Und vielleicht hat dann John Degenkolb vielleicht diesmal das glücklichere Händchen.